Abschaltimpuls. Mit dem Atmen versuche ich abzustellen. Aber ja. Irgendwie ist es so eine lästige Angewohnheit. Ja, verstehe. Ach, ja. Schwer. Ja. Die anonymen Atmer. Die anonymen Atmer. Ja. So eine Abkürzung her, aber auch AA. Das ja, kann genau. Dann zu Verwicklungen gut. Kommen. Richtig. Hallo. Fertig? Hast du gedrückt hast du, oder? Ich habe sowas von gedrückt. Aber Wahnsinn. Sowas von. Sowas von. Auf den roten jetzt auch, ne? Knopf. Auf den. Ja. Warum? Ja. Sag mal was. Warum? Der erschien mir so dynamisch. Und da habe ich gedacht, nehme ich mal den roten. Okay. Ja, super. Ich wollte nur eben prüfen, ob deine Aufnahme auf meine Aufnahme über. Also deine Stimme auf meine Aufnahme sich überträgt. Und? Nö. So ist recht, gell? Tja. Ja, der kann und so. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal unsere hier so Zuhörer einen geilen begrüßen? Clip? Was? Zuhörer? Ja. Ach, Quatsch. Brauchen wir nicht. Nicht. Nee. Das ist jetzt aber unhöflich. Ach so. Naja, gut. Mach halt. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder Alexander und Petra. Moin. Richtig. Moin. Ich habe so einen geilen so, Clip. Ihr Lieben, wir frühstücken heute Teil. Morgen mit euch. Hast du angeklippt, ne? Den habe ich jetzt angeklippt. Jetzt kann cool. Ich den Kopf so drehen und es klappert nicht mehr so. Ja, gut, aber ich meine, du sitzt auf einem knarzenden Stuhl. Ja, aber der ist ja Standard. Außerdem hört man den nicht. So sehr. Nee. Ja. Alle sagen, dein Stuhl knarzt so, das versaut die ganze Aufnahme. Und das nie ist er auf der Aufnahme drauf. Ja gut, aber ich meine, beim Abschaltimpuls ist das alles okay. Ja, ist vor allem Standard. Das gehört die Leute sind ja dann richtig enttäuscht. Ja, wenn der Stuhl nicht auch. Seinen, wie heißt das? Guest-Starring hat. Seinen Gastauftritt. Sidekick. Ja. Ich bin ein wenig verschnupft, hört man es. Ja. Und ich muss mich hier noch mit diesem Headset arrangieren. So na gut, macht nichts. Du bist gerade umgezogen. Hast jetzt wieder Internet. Echtes. Kein Retro. Ich habe zum ersten Mal echtes und geiles Internet. Ja, ja, vorher hattest du ja Plagiat-Internet. War ja auch nichts. Aber jetzt, Daumen hoch. Jetzt rockt's. Tappi. Wir frühstücken heute mit euch, ihr Lieben. Ich zeige jetzt mal dem Fesra meinen Frühstückstisch. Fesra, kannst du das sehen? Oh, ja. Das ist ein was Tisch mit einem da? Tablett, mit einem Blümchen, einer Tasse, einem Teller und einem Glas. Und frisch gepressten Orangensaft. Wollte ich gerade sagen. Zwei Frischkäsebrötchen und ein Käsebrötchen. Ne? Also das ist, ja genau, so ein Quarkbrötchen. Mohn okay. Mit Lime-Marmelade. Magst du die? Lime-Marmelade? Limettenmarmelade. Habe ich noch nicht so bewusst gegessen, von daher kann ich da keine Aussage zutreffen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich würde dich ja mal abbeißen lassen. Tja, kannst ja rüberschicken. Ja, du hast ja jetzt Internet, jetzt geht's ja. Ja, genau. Schnell mal digitalisiert und rübergeballert. Ja, genau. Und dann noch so ein Roggenbrötchen mit Käse. Ziegenkäse, stehe ich ja drauf. Ziegenkäse? Mhm. Ja. Ich voll gut. Das ist super. Ja. Ich was hast du denn? Auch was? Zeig mal. Oh, Kuchen. Brownie-Kuchen. Oh, geil. Der ist von der Dichte her ungefähr wie ein schwarzes Loch. Ja, ist richtig. Hat auch keine Kalorien. Alles nein, gut. Nein. Aber da wir ja beide wissen, dass ich es mir leisten kann. Richtig. Ja, ich bin ja eine Elfe geradezu. Das kann man sagen. Ja. Oder wie heißt das Kraut hier mit dem Rüssel? Nein, ich weiß es nicht. Aber grau bist du gar nicht. Ein Rüssel hast du auch nicht. Grau. Ja, Schätzelein, das ist ja wieder so ein Sammler-T-Shirt. Aber grau. Ja, gab's halt in keiner anderen Farbe. Ist noch nicht gefärbt. Ah, schön. Ja. Das ist übrigens. Frisch gepresste Orangensaft schmeckt gut. Weiß ja nicht, ob der gut schmeckt. Ja. Kann ja manchmal auch doof schmecken. Hm? Vor allem nach dem Zähneputzen. Nee, Zähneputzen war ja schon vorher. Ja, aber so, hast du das mal gemacht? So direkt Zähne putzen und. Und dann, gleich. Ja, da schmeckt alles blöd. Ja. Was ist eigentlich? Ich war ja beim Bäcker und da sind fast nur Männer. Ist das Bäcker? So ein ungeschriebenes Gesetz, dass am Wochenende nur Männer zum Bäcker dürfen oder so? Ach so. Was meinst du? Ja, du. Ist doch klar. Ja? Da werden die Männer von ihren Frauen erstmal schön in die Nieren getreten, damit sie aus dem Bett rauskommen. Und dann wird gesagt: Hier auf, wir kommen wieder ohne Frühstück. Ja? Ah, Jäger und Sammler. Oh, Entschuldigung, ja, völlig vergessen. So sieht's aus. Ah, okay. Verstehe. Ja. Das ist übrigens eine Premiere. Wollte ich jetzt mal festhalten. Ja. Ja. Das ist nämlich die allererste Aufnahme in meinem neuen Studio. Ja. Das muss ich ja mal besichtigen kommen, ne? Ja, musst du. Jetzt ist sogar Außenputz dran. Jetzt brauchst du nicht mehr rummeckern wegen des fehlenden Außenputzes. Ja. Ey, was sich da alles gemerkt wird, hatte ich schon total vergessen. Ja, siehste. Ja. Ja. Ah, da hinten ein Akkubohrer. Akkuschrauber, bitte. Okay. Der schraubt ein Board nicht. Ich kann sowas ja nicht. Ja, ich musste meinen Tisch ein wenig umbauen. Ja. Deswegen der Akkuschrauber. Weil ich keinen besseren Platz dafür gefunden habe, liegt er, steht er da. Okay. Ja. Die sieht handwerklich aus. Also formschön, wie soll ich sagen, schwarz? Blau. Blau? Dunkelblau. Ah, von hier sieht er aus wie schwarz. Ja, das liegt an den Lichtverhältnissen. Mhm. Welche Leuchte ist das? Die Chirurgie-Leuchte? Nee. Das ist so eine Halogenleuchte. Die aber nicht so schön kaltes Licht macht wie die andere. Wie die andere. Genau. Ja, das war die Operationssaalleuchte. Taghell und das fand ich eigentlich ganz cool, aber ja. Gewisse andere Leute in deinem Haushalt vielleicht nicht. Die haben die jetzt in ihrem Büro, diese anderen Leute. Ja. Okay. Na, ja, das wäre hier. Ja, also vier tageslichthelle Lampen in diesem Räumchen. Ne, gut, okay. Vergiss es. Ist der Arbeitsschutz vielleicht ein bisschen übererfüllt? Ja, dann wäre hier drin so hell gewesen wie auf dem Mars. Ja. Da brauchen wir eigentlich bei solchen Sprüchen jetzt mal so einen Soundeffekt. So ein Tusch meinst du? Ja, so ein Tusch. Da, da, da, da, da. Ja, sowas. War ja gerade. Aber euch ist das ja total heftig, genau. Vergiss es. Du arme Sau, bei uns ist das ja nicht. Ich muss arbeiten. Das ist okay. Ja, gut. Kommen denn so lustige Leute in den Laden? Nein. da ich ja nicht bei mir in der Nähe arbeite, sondern das ja doch noch ein Stück weg ist, da ist es nicht so. Das ist vor allem so mitten im Bankenviertel, ne? Ah, da sind die ja unentspannt. Da habe ich eigentlich gedacht so, wenn du jetzt eine Frau wärst, da hättest du heute am Altweiber-Fasnacht hättest du richtig geil viele Krawatten sammeln können. Ist richtig. Weißt du, bei jedem Zweiten, der in den Laden kommt, schnipp, schnipp, schnipp, schnipp, schnipp. Super. Aber irgendwie bin ich keine Frau. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Festgestellt, nachhaltig. Aber ich durch mein nicht mehr ganz so vorhandenes Haupthaar passen mir jetzt die Perücken besser. Das ist auch schön. Tja. So eine blaue vielleicht? Lila, rosa, grün. Rosa ist auch schön, ja. Auf jeden Fall. Wo ist denn deine Kaffeetasse? Hier. Ja, ich sehe nichts. Ja, ich weiß. Mein Blechnapf. Tada. Oh, der Blech. Vermissen alle die Schäfchentasse. Die Schäfchentasse? Ja, die nutze ich nicht mehr. Das ist für Gäste. Doch. Gott. Ich komme doch nicht. Ich bringe meine eigene Tasse mit. Du darfst dir, ich wollte gerade sagen, du darfst dir gerne deine eigene Tasse mitbringen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich stehe hinten in der Kaffee, bitte. Andere bringen Handtücher mit. Die Ellie bringt ihre Tasse mit. Ja, richtig. Das ist legitim. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Siehst du eigentlich, warte mal, geh mal beiseite. Siehst du? Hm? Guck mal da. Hm? Siehst du das auch? Ja. Gitarre? Ja. Meine Gitarre. Ach was. Ja. Oh Mann. Fängst jetzt an wie der Stangl. Der spielt ja auch Gitarre, Florian Stangl. Und hat den wunderschönen Künstlernamen Stangl-Nator. Der Stangl-Nator. Ah, gut. Ich hatte doch, glaube ich, mal erwähnt, der spielt der Heavy Metal. Der schreibt doch tatsächlich selbst Lieder. Und ich habe mir mal einen, ich habe versucht, einen von seinen Kompositionen mir anzuhören. Und gut. Nicht so. Ja, bestimmt ganz ja. toll. Also ich konnte dann nicht weiter zuhören, leider. Ja gut, für Metal oder auch für Rock muss man ja geboren sein. Ja gut, dann bin ich in einem anderen Musikkreiszeichen geboren. Ja, du bist ja, ne? Hatten wir ja auch schon. Mhm. Ja. Ist es ja mehr so. Was machst du denn für Musik? Machen oder mögen? Ja, machen. Dubstep. Mögen weiß ich ja. Wie bitte? Alle meine Entchen? Dubstep. Ja, genau. Alle meine Entchen im Dubstep-Remix. Ja. Ich war echt am überlegen, ob ich mir irgendwie so ein komisch altes, dummes Lied nehme und da wirklich mal einen Dubstep-Remix draus mache. Weil sie ja momentan alle so auf Dubstep abfahren. Ja? Und ich das nicht. So ein bisschen, nennen wir es mal vorsichtig, seltsam finde. Ja. Nö, ich mache so manchmal ein bisschen Elektro, ein bisschen Pop. Italian Pop. Giorgio Moroder. Ja! Gib zu. Bei dir findet man sowas. Warte. Ja, ja, aber nicht von ihm gesungen, aber von ihm produziert. Auf jeden Fall. Siehst du? Ja. Also bei mir findet man. Du musst jetzt mal was erzählen, weil ich möchte mein Brötchen essen. Ja, iss doch dein Brötchen. Mhm. Oh, dein Kuchen sieht aber auch lecker aus. Ja, mein Kuchen sieht nicht nur sehr lecker aus, der ist verdammt lecker. Tja. Wie gerne weißt, wärst was das du Tolle jetzt ist? Bei mir? Weißt du, was das Tolle ist? Nur wegen dem Kuchen. Wenn aber ich jetzt hier das Mikrofon ausmache, ja, dann höre ich dich auch nicht mehr. Hä? Ja, frag mich nicht. Was die Jungs sich von Bayer Dynamik dabei gedacht haben. Brauchen wir jetzt nicht zu untersuchen. Also erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend, komm. Ein Schwank aus meiner Jugend? Oh je. Ja. The cake is a lie. Ich hab mir... ja, mach aus, komm. Ich erzähl was. Ja, komm. Ja, ich hab ganz großartigerweise, nachdem ja vor kurzem das neue Assassin's Creed vorgestellt wurde, dessen Trailer so unglaublich großartig ist, habe ich mir das auch direkt vorbestellt. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich das nochmal cancel und dann eine Collector's Edition wieder draus mache. Aber ja, unglaublich großartig. Will ich haben, will ich sofort haben. Kommt erst im November, verdammt. Bin ich wieder. Ja, aber vorbestellt ist es. Das heißt, wenn alle Stricke reißen, kriege ich auf jeden Fall die normale Edition. Mal gucken, ob ich es noch umbestelle auf Collectors. Guild Wars 2 kannst du jetzt auch vorbestellen. Guild Wars 2 kannst du auch vorbestellen. Ja. Scheitert an der Möglichkeit, das Spiel zu spielen. bei mir. Ja. Hast keinen Windows-Rechner mehr. Richtig. Keinen funktionierenden. Also doch, einen Laptop, aber der erfüllt nicht mehr ansatzweise die Systemvoraussetzungen. Ja, was machen wir da? Das weiß ich selber noch nicht, was ich da mache. Da bin ich mir gerade akut unschlüssig. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Edition ich nehmen soll. Also die Collectors Edition nicht. Ich will nicht so eine 20 cm Figur von Ridlock haben. Aber den Soundtrack hätte ich schon gerne. Ja, dann nimmst du, da gibt es doch die Zwischenedition, oder? Ja, aber da ist der Soundtrack nicht dabei. Achso. Naja, dann mach doch Folgendes, kauf dir die Collectors, ja. Signier die Ridlock-Figur und vertick die bei eBay. Oder hier bei uns direkt im, was ein Gewinnspiel, kannst du hier eine von Eddie signierte Ridlock-Figur verschachern. Beim World Tower. Zum Beispiel. Ja. Willst du halt richtig Asche dafür sehen? Sagen wir so 170 Euro, damit du den Rest auch rein hast. Das ist richtig, ja. Oder nimmst das Ding mit auf die Gamescom? Auf die Gamescom, lässt es von den anderen Leuten signieren. Von allen Arnett-Leuten, die ich da treffe. Dann, ja, genau. Und vertickst es dann für 250 Euro. Nee, für 2000 Euro. Oder 5. Mindestens. Ja. Ah. Gute Idee. Hm. Oh. Entschuldigung. Alles super. Es war das nur ein zartes Krisp. Vollen Mund gesprochen. Entschuldigung. Ja. Da hättest du jetzt von meiner Tochter wieder gerade einen Einlauf bekommen. Zu Recht. Dass man nicht mit vollem Mund spricht. Ja, hat sie ja recht. Ja, durchaus. Ja. Die hat jetzt sonst auch nicht. Hausarrest. Eine Woche. Upsi, warum? Und kriegt keinen Nachtisch. Ja, da gibt es halt diese Malsteine, diese Kalksteine, ne? Womit du auf den Boden malen kannst. Und dann gibt es dann halt so weiß wie Kreide, so weiße. Ja. Das machte sie an der Hauswand. Und rieb dabei den noch nicht mal die zwei Wochen alte Farbe vom Putz ab. Uncool. Soll sie gleich vernünftig Sprühdosen nehmen und Graffiti drauf machen? Das hat sie noch nicht raus. Aber, noch nicht? Ja, genau. Aber das war uncool, weil ich es nicht gesehen hatte. Aber mein Vermieter, der sagte, warum sind da eigentlich weiße Streifen auf der Wand? Und ich so, Tochter, komm mal her. Ja. Und dann stellt sie sich noch hin, weil sie hatte auf den Tisch gekratzt, was mir egal ist, auf dem Tisch. Ja? Ist okay. Hast du noch wo dran gemalt? Nein. Bist du dir sicher? Nein. Ganz, ganz sicher. Nein. Und was ist das da an der Wand? Das will ich nicht sagen. Na gut. Hausarrest, ja. Kenne ich auch noch. War ich dann ganz unglücklich, weil mein Fenster und mein Zimmer war zur Straße hin. Mhm. Habe ich meine Freunde spielen sehen. War ich ganz traurig. Das ist der Sinn dieser Strafe. Dass hat du gewirkt. Siehst, wie alle draußen spielen, nur du nicht. Richtig. Ja. Ja. Und es ist ja nur bis nächste Woche Sonntag, von daher alles gut. Ja. Gut. Ja, es gab so was mir passiert wäre, wenn ich das gemacht hätte. Ja, aber du hast eine Arschvoll gekriegt. Auch. Und ich hätte 4 Wochen Hausarrest und 4 Wochen Fernsehverbot gekriegt. Ah, das ist hart. Nicht mehr das Sandmännchen gucken oder so. Aber heute guckt man ja irgendwie andere Sachen. SpongeBob. Ist super. Ja, ich ja dich. Gott sei Dank. Ich hab sowas nicht. Nicht? Kann ich dir ein paar DVDs schicken? Nö. Nö. Passt schon. Ja. Ich habe jetzt eine neue Serie angefangen zu gucken übrigens. Mhm. Breaking Welche? Bad. Bitte? Breaking Bad. Kenn ich die? Nö. Weiß ich nicht. Also die ist hier in Deutschland recht unbekannt. Mhm. Wurde mal in Arte, glaube ich, war das, wurde die ausgestrahlt. Was vollkommen faszinierend ist, weil das auf Arte hätte ich am wenigsten erwartet. Ist eine recht coole Serie. Da geht es darum, dass ein Highschool-Lehrer an Krebs erkrankt und weil er seiner Familie Geld hinterlassen will, anfängt Crystal Meth zu kochen und das zu verticken. Okay. Und als Chemielehrer und hochdekorierter Chemiker ist das halt qualitativ sehr hochwertig. Und es ist so eine ganz schöne nonchalante Serie. Also nicht das, was ich erwartet hatte, nach so den Berichten, die ich bekommen habe, aber ganz interessant. Ja. Bryan Cranston, wenn du den kennst, der hat da die Hauptrolle. Naja. Ja. Ja, wir haben gerade irgendwie keine Serie am Wickel, ich weiß auch nicht. Nee? Ich warte unbedingt auf Game of Thrones, zweite Staffel. Die kommt ja jetzt bald. Die wurde mir auch empfohlen, da war ich mir unsicher, ob ich mir das angucken soll. Doch, musst weil du gucken. Ich bin so, Supergeil. Bin so für Epic, aber Epic in Serie ist scheiße. Nee, ohne Scheiß. Supergeil. Echt gut. Wirklich richtig gut. Habe ich auch nicht gedacht. Ich dachte auch so, naja, gut, so eine Fantasy-Serie, was das wieder gibt. Ist die limitiert auf eine Staffelzahl? Das weiß ich nicht. Das ist schlecht. Soweit habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Aber ich vermute mal, ja. Weil sowas muss limitiert sein. Serien müssen an alle Serienmacher dieser Welt, Serien müssen limitiert sein auf eine nicht allzu lange Staffelzahl. Entschuldigung. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich vermute mal, ja. Dann sag mir, wenn alle Staffeln gelaufen sind, dann gucke ich es mir auch an. Ich hasse es. Jetzt ist ja gerade erst die erste Staffel gelaufen. Da hörte ich übrigens nicht. Was? Jetzt schon. Okay, Entschuldigung. Okay. Ja, es ist bis jetzt ja nur die erste Staffel gelaufen. Ja, ist in iTunes auch nur verfügbar, ne? Und jetzt warten alle ganz sehnsüchtig auf die zweite, weil die ist auch super. Die ist echt super. Auch von der ganzen Ausstattung und die Schauspieler und sowas ist wirklich richtig gut. Wer spielt da mit? Sean Benn zum Beispiel. Ah, Bean, genau. Ben. Muss ich sagen. Und der stirbt. Heißt er nicht Bean? Oh. Spoiler. Sorry. Ja, meine ich. Heißt er nicht Bean? Ich glaube, ja. Sean Bean? Wie die Bohne. Ja? Ich finde ihn gut. Das ist ein guter Schauspieler. Ich finde, er ist so heldenhaft. Markant. Also dem nimmst du den Helden ab. Dem möchte man gerne folgen. Aber also für sterben diejenigen, tut die nicht doch wissen, immer. Wer das ist, ist der Boromir aus Herr der Ringe. Auch da stirbt er. Auch da stirbt er. Es stirbt irgendwie ganz oft. Ja. Und das finde ich sehr schade. Er sucht sich's aber auch aus. Leben. Ja. Weißt du, ich glaube, das ist einfach nur eine ganz faule Socke. Der sucht sich die Drehbücher dann nach aus, dass er irgendwie sterben darf. Ja? Und dann hat er nichts mehr zu tun. Der Rest muss weiter drehen und er sagt, lalala, ich bin ja tot, lalala. Ja, ich habe genug Geld. Ja, eben. Ja, weil so wird es sein. Bin ich mir relativ sicher, ja. Ja. Du trinkst deinen Kaffee gar nicht, der ist gleich kalt. Der ist schon kalt. Ah, herrlich. Ich trinke du hast doch da die super, hast du keine USB-Wärmeplatte? Hätte ich, aber ich habe keinen USB-Steckplatz mehr frei. Oh, das kenne ich. Das ist ein kleines Apple-immanentes Problem. Ja, aber vielleicht können Sie auch das nächste, ich meine, hier vorne ist ja noch Platz. Wenn ich mir hier so das MacBook angucke, neben dem Touchpad, ist ja noch Platz, da könnte man so eine USB-Heizplatte reintun. Ja, so zum Rausziehen. Ja, Schreib doch mal eine Mail an den Lead-Designer. Richtig. Ja. Ich glaube, der wird dafür empfänglich sein. Der wird sagen, was? Wie die Alte, der, für den wer Vorschlag. Bist du eigentlich? Ja. Es gibt einen Grund, warum das DVD-Laufwerk ein Slot-In ist und kein Rausziehen. Slot-Out. Mhm. Ja, aber vielleicht auch gar nicht zum Rausziehen, sondern einfach nur so wie so eine Induktionsherdplatte oder so. Eine Induktionsplatte. Ja. Ja. Brauchst du halt einen Induktionskaffeebecher? Ja gut, da kannst du noch Geld verdienen als Apple. Ja. Du weißt ja, Apple verdient ja wahnsinnig viel Geld an Zubehör. Und die kostet dann, weiß ich nicht, $59? 69. So 69, Entschuldigung, das war jetzt wieder zu günstig. Kostet die und die passt nur auf diese Platte. Finde ich gut. Wie verhinderst du das Runterfallen? Ach ja, stimmt, die Amis sind ja so doof. Da lässt du dir ja vorher die neuen Lizenzbedingungen unterschreiben. Na, du machst einfach einen Magnetring außenrum, dass es magnetisch hält. Ah, cool. Genau wie das Stromkabel. Ja. Ja, ja. Ach, siehst du, schon fertig. Wir brauchen nur noch gebohrt zu werden. Ja. Ja. Hm. Ich glaube, damit würdest du viele Leute sehr glücklich machen. Ja, lecker. Will ich jetzt auch. Voll neidisch. Hast du es überhaupt mitgekommen? Der Martin Kerstein hat ja einen Blogpost geschrieben. Ehrlich? Mhm. Und hat er drin angekündigt, dass es bei Guild Wars 2 offiziell Foren gibt. Oh ja, stimmt, das habe ich am Rande mitgekriegt. Und seitdem Riesendiskussion, aber wirklich auch gut vom Niveau her. Auf dem War Tower und woanders sowieso. Ich glaube, es ist ein bisschen zugeflamed worden, der Gute. Warum nur? Weil ich glaube, alle bis jetzt mit offiziellen Foren schlechte Erfahrungen gemacht haben. Er hat ja auch mal klar gesagt, dass man sich in den offiziellen Foren zu benehmen hat. Hm. Naja, offizielle Foren sind halt entweder verlassen oder nicht gut betreut. Das ist der Punkt. Das haben auch die Leute gesagt. Das sind die zwei großen Probleme. Wenn er das sicherstellen kann, dass das nicht passiert, dann könnte das wird was werden. Ding ein Gewinner. Aber, Ja, der Punkt natürlich bei offiziellen Foren ist, dass die Leute irgendwie denken, jetzt sitzen sie ganz nah an den Devs dran und sie haben es fürs Game bezahlt und deswegen muss natürlich ihr Input sofort umgesetzt werden, was aber nicht funktioniert so richtig von der Sache her. Einmal das. Aber da kommt ja auch mal schnell ein kleiner Flame. Scheiß Game. Ja, genau. Nee, das Problem ist unter anderem auch, dass du, wenn du jetzt so, viele trauen sich dann oder würden sich nicht mehr trauen, irgendwelche Hyper-Mega-Wake-Builds zu machen, weil sie denken, oh, dann finden die und dann packen die auf die schwarze Liste und dann werden dann alle gedefft und ja, haben wir. Ich halte es auch für schwierig, weil so die Fans halt haben ja schon verschiedene Ausrichtungen und diese unterschiedlichen Communities bringst du halt nicht zusammen, weil die wollen sich ja abgrenzen. Die PvPler wollen sich von den PvElern abgrenzen. Und da muss man dann halt einfach mal gucken, was daraus passiert. Aber ich denke, die Betreuung, das ist A und O. Also in Ion gab es ja oder gibt es ja offizielle Foren, war der Totentanz schlecht hin. Das ist ja jetzt aber free to play, habe ich gelesen. Ja, aber deswegen gehe ich trotzdem nicht zurück. Hm. Weil die scheiß Grinderei. Grinderei? Hm. Das hätten sie gleich machen sollen, das habe ich dir gesagt. Ja. Hm. Ich hatte mir kurz mal überlegt, ob ich mal von den. Ach oh Gott, wie hießen die denn noch? Siehst du, ich hab nix. Das sind ja zwei Rassen. Einmal diese Himmelswesen und einmal diese dunklen. Gut. Die ihr wisst ja, Namensgedächtnis habe ich nicht. Und ich habe ja mal diese helle Seite gespielt, ob ich mal diese dunkle Seite gespielt habe. Die habe ich übrigens nicht gespielt, aus fashionablen Gründen. Ja, welche auch sonst? Weil du hast so Clown als Füße. Clown? Das mochte ich nicht. So groß? So in Rot? Nee, mit roten, aber halt hässlich. Und das noch in hässlich, oh Gott. Ja, es sah so ein bisschen aus wie Vogelstrauß oder so, weißt du? Ja, so drei so Krallen und das sah dann in so Riemchensandalen total blöd aus. Und das in Riemchensandalen, ja super, ja, verständlich. Und deswegen habe ich gesagt, nö, will ich nicht. Nö. Das ist der einzige Nachteil an dem Kuchen ist, danach schmeckt der Kaffee so bitter. Bitter? Echt? Ich finde, schmeckt immer gerade gut. Schokolade und Kaffee zusammen finde ich total toll. Ja, aber der ist so süß. Verstehe. Aber kalter Kaffee soll ja schön machen, ne? Ja. Wirkt nicht, wie du siehst. Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ach ja. Jetzt wollen wir hier mal O-Saft holen. Den Kaffee ist jetzt alle. Ja, also große Aufregung wegen den offiziellen Foren. Bin ich mal gespannt, was davon wird. Ja. Hast du versucht, dem Martin mal zu sagen, dass das keine gute Idee ist? Ja. Ja? Ich weiß nicht. Die müssen das wissen. Also ich... Er hat ja... mitgelesen, auch bei den ganzen, bei Guild Wars Guru und auch bei uns und so, hat auch zum Teil was dazu gesagt. Er muss halt wissen, wie er es hinkriegt. Er ist ja Community Manager Lead, Team Lead, also seine Verantwortung muss er halt zusehen. Er braucht gute Moderatoren. Mhm. Und zwar viele. Viele und er darf die anderen Communities nicht vernachlässigen dadurch. Ja, das soll ja angeblich nicht passieren, aber ich meine, komm. Ja, wenn sie den Spagat hinkriegen und da sind schon andere dran gescheitert, dann ist das super. Aber Trollchen hat das so beschrieben wie beim Fußball. Die offiziellen Foren sind denn diese gegengerade VIP-Lounge und wir sind die Fankurve. Das passt eigentlich. Und von der Fankurve hat keiner bloß die beheizten Sitze auf der Gegengerade zu haben. Ja, ja, okay. Ich hab davon keine Ahnung. Okay, ja, Pussy ist ja nicht so deins. Na, gar nicht. Naja, schauen wir mal. Ja. Ich will ja nicht rumlästern, aber ich finde viel, was so für Guild Wars 2 angekündigt wird und was sie machen, erinnert mich halt an Aeon. Ja. Ja. Ich sag nur, der Dieb, dieser eine Move, der aussieht wie Todesblüte von der Assa in Aeon. Denn diese ganze Sammlerei hatten wir ja auch in Aeon. Ja. Tja. Ich meine, warum sollen sie auch das Rad neu erfinden, ne? Nee, sollst du ja nicht. Das ist ja nicht, das brauchen wir ja noch nicht. Man muss nur, die Leute haben Guild Wars ja aus einem bestimmten Grund gespielt. Ja. Und sie haben Aeon aus einem bestimmten Grund nicht gespielt. Ja, wegen der scheiß Grinderei. Und weil es Kohle kostet. Ja. So. Wenn du diese beiden Sachen beibehältst, also das, was in Guild Wars gut lief und warum die Leute es gespielt haben, und das ausmerzt, was in Aeon nicht lief und die Leute scheiße fanden, und wenn du das dann zusammenballerst, dann kannst du Glück haben und es wird ein gutes Guild Wars 2. Ja. Es kann aber auch sein, dass das gerade den Charme der von Guild Wars 1 komplett wegnimmt und dass die Leute es dann trotzdem scheiße finden. Ja, jetzt haben die Leute total Schiss, dass in den offiziellen Foren das mit deinem Account verbunden wird. Die werden ja doof, wenn sie es nicht machen, ne? Ja, aber das daran ist schon World of Warcraft gescheitert. Ja, ich finde eigentlich auch gleich für Klarnamen. Ja, genau. Das ist die nächste Ausbaustufe. Die Idee ist scheiße. Also, das wird nicht funktionieren. Nee. Da kommt dann entweder keiner, weil das ist der Grund, warum dann die Dinge leer sind, weil keiner kommt. Richtig. Ja. Und wenn die Leute kommen, dann werden sie auch noch dabei verarscht oder so. Ja. Nee. Würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Ja. Ja, und man hat halt eben Angst, dass jetzt Teile des Games kostenpflichtig werden. Das gibt es ja in anderen Spielen auch, wo du halt dann bestimmte Gebiete oder so nicht spielen kannst, wenn du es nicht gekauft hast, den Zutritt. Weißt du? Naja gut, wenn das eine einmalige Zahlung von, was weiß ich, 3, 4, 5, 10 Euro ist, dann wäre das ja auch noch eine Maßnahme. Ja? Wenn du dir eine Instanz dazu kaufst oder wenn du dir irgendwas, bla, keine Ahnung, nichts anderes war Factions, nichts anderes war Elona. Ja gut, aber das war gleich ein ganzes Add-on. Aber ich meine, dann sieht das so aus, du läufst in der Gegend rum, da ist ein Eingang zum Dungeon und dann steht da echt ein Schild für dich. Zutritt verboten, war leider nicht gezahlt. GZ. Genau. Naja, also wie gesagt, das können sie ja machen. Das ist ja auch okay. Und wenn das nicht zu häufig auftritt oder wenn die Preise dann recht niedrig sind, ja du musst dir überlegen, wenn du wenn du so ein Add-on holst für 30, 40, 50 Euro, dann erwarten die Leute halt auch Content für 30, 40, 50 Euro. Ja. Ja, machst du so ein Dungeon für 99 Cent. Ja, ein Dungeon. Das ist ja nicht so, dass die Leute dann das, oder sag 2 Euro, dann ist es ja nicht so, dass die Leute dann da sagen, oh, so viel Kohle, sondern die zahlen das dann. Und wie viele Spieler haben wir bei Guild Wars 1? Wie viele Millionen? Ja, ziemlich viele. Ne? Und das mal 2 Euro. Da kommen ein paar Minuten Serverkosten wieder rein. Und das darfst du, wenn du das nicht zu oft machst, sondern nur ein paar Mal, machst so 10 Dinge, da gibt es genug, die kaufen. Ja, klar. Ja, Bonus-Content ist schon immer verkauft worden. Ja, klar. Was machen sie anderes mit den Klamotten? Was machen sie anders mit den Truhenplätzen? Was machen sie anders das finde ich auch okay. Weißt du, das ist nichts. Das finde ich weniger okay als Content. Obwohl mittlerweile finde ich Skill Wars echt verkommt zu so einem. Das sieht aus wie Karneval bei euch. Ja, aber. Gehst du irgendwo rein in den La oder so und dann sind sie alle in ihren Kostümen unterwegs und du nur so, oh Leute. Ich habe es schon mal gesagt, das hat nichts mehr Heldenhaftes. Das sieht echt aus wie auf so einem schlechten Kostümfest. Tja. Meins ist es nicht mehr. Ui. Ach, jetzt gibt's noch einen Kaffee. So einen kleinen noch, bitte. Und mein Mann ist gerade da, bringt Kaffee. Ist toll, ne? Ja. So ist er. So muss das sein. Dankeschön, Reit. Aha, er ist groß angekündigt. Nee, war klein. War eine Pfütze drin. Aber. Hast gesagt, ein bisschen. Einen kleinen. Das ist ein Schluck. Ja, reicht. Der Gedanke zählt, die Geste. Siehst du? Weg ist er. Ja, ich hab noch. Ja, du hast ja. Du hast noch, genau. Ja. So. Ihr Lieben, falls ihr Tower Talk hört, der ist ja umgezogen. iTunes-mäßig. Gell? Müsst ihr nochmal neu suchen? Und dieses Mal gibt es auch alle Folgen. Dieses Mal mit allen Folgen. Dieses Mal mit allen Folgen, ja. Ich habe das jetzt Savage abgenommen. Und seitdem läuft's. Dank deiner Hilfe. Ja, gerne. Ich weiß gar nicht. Ja. Das hätte ich nicht gesagt. Doch. No. Ist doch so. Nee. Ruhig nicht kleckern, klotzen. Ja, okay. Also ich habe das jetzt alles mal klargekriegt, was jahrelang nicht lief. Und seit ich das halt eben komplett mache, läuft's. Besser? Fantastisch. Ja. Und das Witzige ist, weil Savage mir irgendwie kein längliches Banner gemacht hat und ich ein bisschen rumgenölt habe und so, kriege ich jetzt von irgendeinem so neuen Grafiker, den wir da bei uns haben, im War Tower, ein längliches Banner. Da sind ganz viele Neulinge, die sind alle noch so unverbraucht, die wollen alle noch arbeiten. Die wollen alle weißt noch du? Helfen. Ja, die wollen alle noch helfen und so. Und du bietest dich dann natürlich gerne Unterstützung brauchst an. Und ich so. Du bietest dich gerne an, sie zu schleifen. Ja, da kommen die schon von selbst hinter. Ja. Das ist ja. Ja. Da kommen die noch von selbst hinter, wie es so läuft oder auch nicht läuft. Läuft. Und die läuft total super. Ja. Das ist doch die Hauptsache. Genau. Was ist ein Stift? Papermate. Papermate. Mhm. War in den 80ern auch total in. Gell? Mit diesen Herzen. Mhm. Hm? Genau. Hm? Herz? Ja, genau. Die 80er werden immer schlimmer in der Mode. Wir sind jetzt wieder bei diesen Doc Martens. Blümchenhosen gab es in den 80ern schon mal. 80er, 90er, später 80er. Ja. Ich hatte auch eine Blümchenhose. Die ist Gott sei Dank eingelaufen nach dem ersten Waschen. Dann habe ich die nur zu Hause getragen. Gott sei Dank. Tja. Ja. Ich hatte Latzhosen. Ja, da warst du aber weit vorne. Mit Palästinensertuch? Nee. Ah. Hätte aber gut gepasst. Ich hatte aber nur einen Träger getragen. Der andere hing runter. Ja, das war ganz weit vorne. Geil. Mit Nike. Das ist echt der Typ. Mit Nikes. Jordans. Ja. Die Air Jordans. Oh ja, ja. Die muss man haben. Und wenn man die nicht hatte, war man voll out. Und ich hatte Black Pumps. Reebok. Black Pumps. Die waren komplett die Pumps, schwarz. Nur dieser weiße Streifen an der Sohle. Ja. Geil. Ja. Das war cool. Hm. Ja. Da erstmal gepuppt. Mhm. Dann ging es ab. Ja, gute Sache. Also das ist natürlich schon weit vorne. Ja. Ich hatte damals dann ja irgendwann so einen Schwarztrip. Habe ich davon schon mal erzählt? Ich glaube, ja. Ich war total grufti-mäßig unterwegs eine Zeit lang. Ja, ja. Gibt es Gott sei Dank nicht so viele Fotos von. Bin ich auch so dankbar. Ja, es gab schwarz oder schwarz. Man konnte auch schwarz kaufen. Ja. Oder schwarz? Ja, und ganz viele haben schwarz getragen. Mhm. Mit schwarzen Karos. Dann nehmen wir diese verschiedenen Modegruppen, die Gruftis, aber die hießen damals anders. Die hießen, wie hießen Freaks oder so, glaube ich, wurden die genannt. Die konnten sich ja gar nicht mit den Mods. Damals gab es ja noch Mods. Erinnerst du dich noch an die Mods? Ja. Mit diesen Parkern. Ja. Hinten mit der Union Jack drauf. Ja. Nur The Who gehört. Ja. Das waren die Mods. Mofa. Und einer von meinen Sandkastenfreunden, der war Mod. Und wir waren trotzdem weiterhin befreundet, was eigentlich auf dem Schulhof gar nicht ging. Ja. Ja gut. Da gab es ja dann, das ist ja dann in den 90ern, ist es ja, also das zieht sich ja durch die ganze, durch die ganzen Jahrzehnte. Heute hast du halt die Hipster und die Emos, ja? Genau. Ja. In den 90ern waren es die Hip-Hopper, ja, und die Punks. Ja, die Punks. Ja. Hatten wir auch. Da Sex Pistols. Guns N' Roses. Ja. Ja. Metallica. Ja. Punk. Also, aha, aha. Und die Mettler gab's noch, die dann Blind Guardian gehört haben. Ja. Die Blind Guardian Mettler. Super. Ist eigentlich schade, ne? Heutzutage gibt es irgendwie gar keinen Modetrend mehr, der irgendwie schockt. Also die Punks haben ja damals echt geschockt noch. Das Establishment. Ah, ja, gut. Ja, so ein bisschen Mimimi. Ja. Wie kann man denn so aussehen und so? Ja, gut. Als es anfing. Ach, naja, Gott. Also die kaputte Hosen und Holzfällerhemden für Frauen, das war jetzt doch nicht so schockig, wie man das vielleicht erwartet hat. Nee. Ich meine, so die echten Punks, die sahen schon ein bisschen anders aus. Aber seit Billy Idol mit seinem Pop-Punk das ganze salonfähig gemacht hat, naja. War es der Mainstream. Also ja, da finde ich so die Nuttenklamotten von den Mädels heute viel schlimmer. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, sehr genau. Früher hätten das noch nicht mal die Bordsteinschwalben all over the world angezogen. Ja? Dienstlich. Dienstlich, genau. Ja. Mit sowas setze ich mich doch nicht ins Fenster. Ja. Ja, heute macht man das... Ja. Gut. Wenn es schön macht. Ich würde ja frieren auch. Ja. Vor allem auch diese Duckfaces. Alter, das ist unglaublich. Oh, schade, das konntet ihr jetzt nicht sehen. Fesra macht Duckface. Fesra macht Duckface. Was hast du denn? Mit deinem 16-Hour-Superstay-Lipstick? Genau. Schräg von oben, ja, runter fotografiert, so dumm in die Kamera reingemacht und dann... Er schützt jetzt die Lippen gerade, müsst ihr wissen. Ihr kennt Duckface, oder? Duckface ist... Ja, ja. Ja? Be a hero, kill a duck. Richtig. Ja, wer weiß, was mit deiner Tochter passiert. Weißt du nicht, da kann alles noch kommen. Ja, aber ich gehe auch in den Knast. Können wir da einen Abschaltimpuls dann machen? Sei vorsichtig, klar. Das muss vorher klären. Ja, geht alles. Besuchsrecht. Genau, ja, nee, da geht wirklich alles. Nicht, alles kann, nichts muss, ne? Ja, ja, genau. Ach ja, herrlich. Also, nee. Es ist kritisch. Aber ja, das ist doch desolat. Das ist doch nicht. Das ist total super. Jetzt hören wir uns unsere eigene Elterngeneration an. Nein. Die Jugend von heute total verdorben. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin immer noch dafür. Wofür? Fuck Authority, fuck everything. So. Ist mir alles egal. Ja, die können Musik hören, das ist mir egal. Ich werde hoffentlich niemals. Das ist doch keine Musik. Wobei ich mich bei Dubstep schon manchmal da fast erlebt habe, zu sagen. Aber ja. Es hielt sich noch in Grenzen. Aber ja. Bin ich wirklich so ein Spießer? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ich hab's verdammt drauf. Ich trage grüne Schuhe bei der Arbeit. Was trägst du? Grüne Schuhe bei der Arbeit. Tja, gut, da. Machen die dich denn schneller? da fällt dir erst mal der Stift aus der Hand. Da fällt mir der Stift aus der Hand. Wieso schneller? Ja. Dann müssten sie doch rot-gelb sein. Weiß ich nicht. Aber ja, nur mal so eine Frage. Nee, das ist add plus two to coolness. Ja, Okay. Nee, ich kann sowas ja nicht. Ich muss ja dienstlich Anzüge trinken. Genau. Trinken. Und hohe Schuhe. Ja. Und das Problem ist mittlerweile, ich habe eigentlich gar keine normalen Klamotten mehr. Ich bin etwas verzweifelt. Gut. Na gut. Normal ist ja immer relativ. Ja. Ja? Ich lauf halt rum wie der abgehalfterte Punk von nebenan. Ja. Ja. Du wie die Kongresssenatorin. Ja. Ich sehe mittlerweile auch so aus. Obwohl, ich hatte letztens einen Termin beim Bundeswirtschaftsministerium in Bonn. Und da kommst du ja nicht so einfach aufs Gelände. Und ich bin mit unserem Hauptgeschäftsführer gefahren und wir fahren dann immer mit Chauffeur. Aha. Ja, und dann unser Chauffeur dann beim Eingang gefragt und ich sitze immer vorne, weil mir immer schlecht beim Autofahren, weißt du ja, ne? Das ist nicht so meins. Also hinten sitzen, ja, das überlebe ich nicht so ganz. Und dann sagte der, wie die Rheinländer halt so sind, will nur die junge Frau, die nehme ich eben schnell mit. Unser Chauffeur so, nein, wir haben noch mehrere Gäste. Ja, gut. Junge Frau ist immer relativ. Ja, so sind die Rheinländer, ne? Aber wirklich. Bist du gleich vom Fleck weg befreundet. Ja, das ist doch super. Aber lustig, ja. Ja. Ja, aber... Unglaublich. Ja, und von der Seite her sehe ich immer halt so komisch aus. Ich habe mir ja jetzt den kleinen Zeh angebrochen. Das ist sehr ätzend. Ach, ja, stimmt. Das kann ich nicht empfehlen. Dafür. Danke. Ich verstehe das. Ich verstehe. Verstehst du es immer noch nicht? Nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Wie man sich. Ja, wahrscheinlich, weil du überhaupt noch nie so schnell ins Bett wolltest. Hast du eine Ahnung? Ja, gut. Aber ich weiß doch, wo mein Bett steht. Ja, ich doch auch. Ja, also. Ja. So, I still don't get it. Ist egal. Bist du hängen geblieben? Jedenfalls ist das extrem schmerzhaft und dann stand ich nächsten Tag vor dem Schuhregal und guckte und dachte, was ist jetzt für Schuhe an? Ja. Die hohen Schuhe passe ich nicht rein gerade. Ja. Riemchen-Sandalen. Oh, ja, ein bisschen kalt. Gut. Wer schön sein will... Ja, nee, schön sein war ja nicht. Und dann bin ich halt mit Anzug und Winterstiefeln angekommen. Auch schön. Und ehrlich gesagt, fällt keiner Sau auf. Ja. So ja. Passiert das. So passiert das, ja. Total ätzend. Also ich habe mir... Nicht mehr laufen. Toi, toi, toi. Noch nie den Zeh gebrochen. Ich kann das auch nicht empfehlen. Öfter am total Zeh wehgetan, aber ja. Nie, dass ich ihn mir gebrochen hätte. Ja, aber ist ja auch egal. Ich meine, die machen ja eh nichts. Ist halt von selbst. Richtig. Oder halt auch nicht. Richtig. Ja. Also wie gesagt, ich kann das nicht empfehlen. Ist doof. Ist nervig. Ich habe mir mal die Handwurzel gebrochen. Und habe das nach einem Jahr dann gemerkt, weil es angefangen hat, weh zu tun. Ah ja. Okay. Ja. Habe ich Gips gekriegt. Ich habe mir sonst noch nie was gebrochen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also jetzt schon. Aber es ist ja nur angebrochen, zählt eigentlich gar nicht. Ja. Also ich habe auch nur dieses Handgelenk gebrochen gehabt. Ansonsten. Ja. Manche Leute brechen sich ja ständig was. Oder auch in vollkommen abstrusen Situationen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mach das mal nach. Spring von der dritten Treppenstufe. Brich dir dabei Schien- und Wadenbein. Wird eng. Oh, super. Mein Mann räumt gerade ab. Toppi, oder? Der perfekte Ehemann. Schöner ja. Film übrigens mit Rupert Everett. Ja, nicht gesehen. Frauenfilm. Erst recht. Weißt du, als du vorhin dies erzählt hast mit dieser Drogengeschichte, habe ich an The Salt and Sea gesehen. Der lief letztens auf, ich glaube auch auf Arte. Mhm. Hast du den mal gesehen mit Val Kilmer? Ich glaube nicht. Vielleicht aber doch und ich kann mich nur nicht dran erinnern. Der ist super. Er spielt so einen Trompeter, der in der Drogenszene dann unterwegs ist. Ich will jetzt nicht sagen, warum, wieso, weshalb, weil dann ist der ganze Effekt weg von dem Film, aber es ist richtig super. Okay. Wie heißt der nochmal? The Salt and Sea. The Salt and Sea. Genau. Also, wie S-O-U-L-T-A-N. Wie Salton. Wie Salz. Ach. Ah. Muss ich doch gleich mal gucken. Ja, guck gleich mal. Ist ja so schade, weil Kim hat so zwei, drei richtig gute Filme gedreht, wo er, glaube ich, auch richtig Bock hatte zu Schauspielern. Batman. Oftmals, ja, da hat er irgendwie keinen Bock gehabt zu Schauspielern. Ist so. Entschuldigung. The Doors hat er super gemacht. The Salt and Sea macht er auch super. Und ich finde ja auch einen Tombstone super. Tucson. Aber in bestimmten anderen Filmen würde ich sagen, Da gibt Top es Gun. Anscheinend nur The Salt and Sea. Da gibt es anscheinend nur das Album. Das Album? Ja. Den Soundtrack. Kann ja nicht. Wo denn? Hä? Bei iTunes? Ja. Na ja, gut. Das Ding ist ja so alt, das ist bestimmt nicht bei iTunes. Das Ding ist so alt, das ist bestimmt nicht bei iTunes. Die haben also, Til Schweiger-Filme, da können sie auch mal hier... Ältere Sachen. Ja, eben. Eben. Oh. Der geht gar Pfeife. Nicht. Ja. Ja. Der Vorteil ist, dass er uns ja nicht hört, sonst hätte er uns schon verklagt. Ist er so drauf? Ja, ich glaube. Also der ist, der hat gesagt, dass Porno Steffi recht hat. Damit ist er unten durch. Porno-Steffi? Stefanie zu Guttenberg? Mit ihrer Kinder. Wo sie ihre komische Sendung gemacht haben. Tatort Internet. Dinner. Habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Glücklicherweise. Porno-Steffi. Internet ist böse. Ist wahrscheinlich die Zusammenfassung, nicht oder? Nur, nicht nur. Ach so. Da ging es nicht nur darum, dass das Internet böse ist, sondern dass jeder im Internet eigentlich ein verkommenes Subjekt ist, das nur darauf aus ist, die Kinder zu schänden und Verbrechen zu begehen. Das stimmt. Ja. Wie man also an uns ja sehr, sehr gut erkennen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir ja auch. Wir verführen die Jugend. Sinnlose Abschaltimpulse zu hören. Ja. Time wise. I put the pro in procrastinating. Ja. Ja. Ja. Finde ich gut. Also das ist jetzt mal so medienkompetenzmäßig weit vorne, ne? Ja. Aber sowas von. Weißt du, und bei sowas steht dann Til Schweiger da und sagt, ja, so muss es sein. Und da sage ich, Alter, du kannst schon so nicht schauspielern, aber leider verloren. Ja. Far Cry war das letzte. Ja, Manta Manta war schon das letzte. So fing's ja an, das Elend. Aber, pass auf, Far Cry ist nicht nur, dass Til Schweiger dort mitspielt, nein, sogar der Regisseur ist voll für den Arsch. Uwe Boll. Ach nee, Leute, ich gehe jetzt mal. Jetzt kommt wieder Uwe Boll. Uwe Boll. Das ist auch so ein Komplettausfall. Hat sich ein Desaster-Duo zusammengetan. Ja. Das dynamische Duo. Ja. Obwohl ich fand, dynamisches Duo, ich fand immer diese Batman-Serie aus den 60ern, fand ich mal sehr geil. Ja, da habe ich ja alle Folgen. Oh, super. Genial. Besonders, wenn sie die Häuserwände hochgehen. Wo denn die Capes so festgehalten werden. Ja, genau. Heiliger Schwertfisch, Batman. Ja. Oh. Die besten, überhaupt Batman. Ja, genau. Batman. Dann immer diese comic-mäßigen Bumba-Buff dazwischen. Super. Genial. Da bist du dir nicht sicher, ist das eine Verarschung oder meinen die das wirklich ernst? Ja, das ist einfach, das war todernst gemeint. Ja, ich weiß, die waren so drauf. Das Bat-Hai-Abwehr-Spray. Ah ja. Tell me more about it. Where can I buy it? 1999 im Shopping Channel. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt bestellen, ja, dann gleich bezahlen, bekommen Sie noch 2 Batarangs dazu. Boom! Ja. Im Bad Shopping Channel. Der Bad Shopping Channel. Genau. So, Schätzelein. Ja. Es ist 10:30, ne? Es ist 10:55. Ja, gut. Ich muss jetzt mal aufhören, weil ich muss ich um 11 los zu meinem Trainer. Der wartet heute auf mich. Ich muss SIM-Karten kaufen. Also SIM-Karten. Eine SIM-Karte tauschen und muss irgendwie versuchen, den Vodafone-Laden davon zu überzeugen, dass das irgendwie keine gute Idee ist, dass das 30 € kosten soll. Ja, viel Spaß. Das hört sich an nach sofortiger Einsicht auf der anderen Seite. Ja, genau. Mhm. Ich werde einfach mal mein schickes, cooles Namensschildchen von der Arbeit mitnehmen. Ja. Ja, mal sagen, Freunde. Meinst du, das bringt was? Ja. Na, dann ist ja gut. Nein. Nee. Wird überhaupt nichts bringen. Aber, gut. Man kann es ja mal versuchen. Nee, mach ich nicht. Ich pull den Namen nicht. Außerdem habe ich Visitenkarten einstecken. Ja, kenne ich auch. Manchmal hilft das was, manchmal hilft es auch nicht. Ja, irgendwie. Bei dem Hersteller meines Interfaces hat es nichts genutzt. Ja, ich weiß. Du hast ja eh keine Ahnung. Ja, ne. Wahrscheinlich falsch eingestellt. Da ist dir dein Mac falsch eingestellt, doch. Ja, so wird es sein. Richtig, genau. Wende dich doch einfach an den Support. Ja, genau. Oh, please support me, please support me. Mann. Alles pfeifen, ey. Ja. Ich esse jetzt Kuchen. Ist jetzt Kuchen und ich mache mich jetzt fertig. Weil damit du keinen Kuchen wir hast? Dann trainieren können. Wir machen natürlich nur Oberkörper und Bauch. Weil Füße geht ja nicht. Laufen und so. Ja. Liebe Freunde, denkt immer dran, the cake is a lie. Es ist so, ihr Lieben. Gebt Feedback. Sagt, was wir hören wollt. Genau. Themen, Input. Ich berichte dann davon, wie das mit dem Uploaden war. Ja, unbedingt. Also ihr Lieben, ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß. Winke, winke.